SWR 2 Spielraum mit Nicola Müntefering und Roland Wagner. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei uns im Kopfkino. Und wir sind schon ganz gespannt, wie es weitergeht mit unserer Antarktis-Expedition. Letzte Woche hatten wir ja den ersten Teil von der Abenteuergeschichte mit Peter und seiner Reise ins ewige Eis. Naja, und die ist ja etwas anders abgelaufen, als er sich das vorgestellt hat. Wer den ersten Teil nicht hören konnte, macht überhaupt nichts. Hier gibt es am Anfang nochmal eine ausführliche Zusammenfassung. Gerade mal 16 Jahre alt ist Peter, als das größte Abenteuer seines Lebens beginnt. Im Herbst 1914 gelingt es ihm, sich als blinder Passagier an Bord der Endurance zu schmuggeln. Das Schiff liegt im Hafen von Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens, und wird für eine aufwendige Südsee-Expedition ausgerüstet. Der Leiter der Expedition, Sir Ernest Shackleton, hat einen kühnen Plan. Er will mit der Endurance so weit wie möglich durch das eisige Meer in die Antarktis segeln. Von dort will er dann mit seinen besten Männern auf einer festgelegten Route als erster Mensch die Antarktis durchqueren, zu Fuß und mit Hundeschlitten. Peter wird in seinem Versteck erst entdeckt, als das Schiff schon unterwegs ist. Shackleton ist zwar wütend, aber statt ihn über Bord zu werfen, wie das damals bei blinden Passagieren durchaus üblich war, nimmt er ihn als Küchenjungen in die Mannschaft auf. Die Reise steht unter einem schlechten Stern. Obwohl in der Antarktis Sommer ist, wird das Schiff schon nach wenigen Tagen im Packeis eingeschlossen. Shackleton hat sich verschätzt und jetzt heißt es warten und überwintern. Als die kältesten Monate überstanden sind und endlich auch das Sonnenlicht zurückgekehrt ist, glauben alle daran, dass die Endurance wieder freikommt. Doch dann passiert die Katastrophe. Das Schiff wird von der Kraft des Eises zermalmt. Der Mannschaft bleiben zum Entkommen nur noch ein paar Beiboote und der unerschütterliche Wille des Sir Shackleton. Er will seine Crew heil aus der Eiswüste herausführen. Träume. Träume haben wir alle. Du träumst davon, die Antarktis zu erforschen. Kann ich verstehen, Jenny. War ja auch mein Traum. Aber dann ging der Traum in Erfüllung und ich sage dir, es gab Tage, da habe ich meine Träume verflucht. Der größte Träumer aber war Sir Ernest Shackleton, der Boss. Wollte als erster Mensch die Antarktis durchqueren. Nun aber war sein Schiff ein Trümmerhaufen. Der große Traum seines Lebens vorbei. Aber war er verzweifelt? Kein bisschen. Ruhm und Ehre, der Dank des Vaterlands. Damit konnte Shackleton nicht mehr locken. Jetzt wollte er uns nur noch heil nach Hause bringen. Uns alle. Sein Plan war, uns über das gefrorene Meer zu den Paulet-Inseln zu führen. Und dann würde man weitersehen. Gefangen im Packeis. Hörspiel von Heidi Knetsch und Stefan Richwin nach dem Roman von Christa Maria Zimmermann. Zweiter Teil. Am nächsten Morgen brachen wir auf. 350 Meilen übers Eis. Mit den drei Beibooten der Endurance im Schlepptau. Voll beladen wog jedes Boot 1000 Kilo. Ich wurde für das größte Boot eingeteilt. Und dann ging's los, das Gezerre. Über Eisbuckel und Risse, stundenlang. Trotz der Kälte war ich klatschnass geschwitzt. Und das sollte jetzt ein paar Wochen so weitergehen? Tags darauf schien die Sonne. Der Schnee wurde zu Matsch. Es war die reinste Qual, die Boote zu ziehen. Die Riemen schnitten in Brust und Schultern. Am Abend waren wir mehr tot als lebendig. Und jeder wusste, wir schaffen es nicht. Und der Boss wusste das auch. Wir haben es versucht, Männer.

2007.